Johannes Kapitel 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingehet in den Schafstall, sondern steiget anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte der Schafe. Demselbigen tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führet sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, gehet er vor ihnen hin, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihm, denn sie kennen der Fremden Stimme nicht. Diesen Spruch sagte Jesus zu ihnen, sie vernahmen aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kommen sind, sind Diebe und Mörder gewesen, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorchet. Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingehet, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nicht, denn dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin kommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte lässet sein Leben für die Schafe. Ein Mietling aber, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, siehet den Wolf kommen und verlässet die Schafe und flieht. Und der Wolf erhaschet und zerstreuet die Schafe. Der Mietling aber flieht, denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Ich bin ein guter Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, wie mich mein Vater kennet und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebet mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da ward aber eine Zwietracht unter den Juden über diesen Worten. Viele unter ihnen sprachen, er hat den Teufel und ist unsinnig. Was höret ihr ihm zu? Die anderen sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann der Teufel auch der Blinden Augen auftun? Es war aber kirchweih zu Jerusalem und war Winter. Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seelen auf? Bist du Christus, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid von meinen Schafen nicht, wie ich euch gesagt habe. Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da huben die Juden abermal Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viel gute Werke habe ich euch erzeiget von meinem Vater. Um welches Werk unter denselbigen steiniget ihr mich? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um des guten Werks willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen. Und dass du ein Mensch bist und machest dich selbst zu einem Gott. Jesus antwortete ihnen, stehet nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? So er die Götter nennet, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, sprecht ihr denn zu dem, den der Vater geheiliget und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, darum, dass ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubet mir nicht. Tue ich sie aber, glaubet doch den Werken. Wollt ihr mir nicht glauben, auf dass ihr erkennet und glaubet, dass der Vater in mir ist und ich in ihm? Sie suchten abermal, ihn zu greifen, aber er entging aus ihren Händen und zog hin wieder jenseits des Jordans an den Ort, da Johannes vorhin getauft hatte, und blieb allda. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes tat kein Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr, und glaubten allda viele an ihn.